Der zerzählte Affe. Die narrativen Aushandlungen, die mit am stärksten polarisieren, sind also letztlich immer noch Klassenbewusstsein und Gerechtigkeitsempfinden, Verteilung von bzw. Zugang zu Ressourcen, die Geschlechterrollen, das Verhältnis einer Mehrheitsgesellschaft zu Minderheiten sowie rassistische und antisemitische Narrative, die weiterhin reproduziert werden. Das Aufbrechen dieser alten Erzählmuster macht sich insbesondere in einer sensibleren Sprachkritik bemerkbar, die mitunter in ihrer zyklischen Wiederkehr und vermeintlichen Trivialität – es geht doch nur um Schnitzel und Schokoküsse, um Pronomen, Akronyme und Sternchen – ermüden kann. Doch erinnern wir uns, ein einziges Wort kann eine ganze Geschichte erzählen – und die Leben von Menschen hängen von den Geschichten ab, die über sie erzählt werden. Diese Narrative werden komplexer, spezifischer und damit kleinteiliger. Sie werden korrigiert und justiert, ihre Verhandlung wird nuancierter, teilweise auch widersprüchlicher. Aber unser Gehirn funktioniert weiterhin wie ein Geschichtenscanner. Wir tendieren zu Antagonisierungen und Komplexitätsreduktion. Narrativieren ist nichts anderes, als Eindeutigkeiten herzustellen, um zu überleben. Deswegen ertragen wir nur schwer die Spannung, die durch Dissonanzen entsteht. Um diese Unklarheiten aushalten zu können, muss der eindeutig erzählende Affe lernen, Erzählungen zuzulassen, die so komplex und uneindeutig wie die Wirklichkeit sind. Dafür benötigen wir Ambiguitätstoleranz. Die Fähigkeit, unauflösbare Wahrheiten, mehrdeutige Informationen, Widersprüche und offene Enden auszuhalten. Andreas Reckwitz stellt in seinem Buch »Das Ende der Illusionen« fest, es sei eine Lebensform gefragt, die Ambiguitätstoleranz gegenüber dem eigenen Leben entwickelt und einsieht, dass sich der moderne Fortschrittsglauben, ein Narrativ, nicht ohne weiteres auf die Biografie des Einzelnen übertragen lässt.